sucht ich es auf jedem Ball, auf jedem Fest, ob es sich finden lässt. Ach, mein erträumtes Idol, find ich es einmal wohl. Immerzu, sucht ich es, stets ohne Ruh, kehrt ich zurück und hatte nie das Glück. Plötzlich hat mich eine Nacht ein Auge angelangt. In ihren Augen, Madame, blieb Lachen und Schmerz. Aus ihren Augen, Madame, spricht Härte und Herz. Aus ihren Augen, Madame, sind sinnlich und doch voller Scham. Und sie versprechen zugleich Hölle und Lachen und Schmerz. Aus ihren Augen, Madame, spricht